Ich glaube, dass es recht interessant sein wird, wenn ich hier einige Prophezeiungen ausspreche, an denen spätere Geschlechter einmal, für die ja die Lautbibliothek bestimmt ist, erkennen sollen, ob das, was ich gesagt habe, tatsächlich sich erfüllt hat und ob damit tatsächlich das Hellsehen als ein wertvolles Instrument dieser technischen Zeit gelten mag. Ich glaube, dass wir gerade jetzt am Anfange einer neuen Kultur stehen. Die letzten Jahre bedeuteten den Niedergang der Kultur, trotzdem sie ein Aufschwung der Technik waren. Vielleicht wird es jetzt gerade anders werden. Ich glaube, dass sich die Menschen in vielen Dingen wieder dem Primitiven nähern werden, dass die Sehnsucht, die in jedem von uns lebt, Mensch zu sein und nicht Maschine, sich erfüllen wird. Das wird sich auch politisch auswirken, speziell in Deutschland, das Land, das uns ja alle am meisten interessiert, sind wir, das glaube ich, frohen Herzens sagen zu dürfen, am Ende der furchtbarsten Krise angelangt, die je ein großes, freies und fleißiges Volk erschüttert hat. Die nächste Zeit bringt wirtschaftlichen Aufschwung. Die Kriegsschulden werden wohl kaum mehr gezahlt werden. Wir erleben noch verschiedene Veränderungen innerhalb der Regierungen. Zum Schluss aber finden sich sämtliche Deutsche in einer einzigen Koalition des Verstandes, der Mäßigung und der Versöhnungspolitik zusammen. Schon die nächste Regierung wird diesen Weg gehen, trotzdem sie eine Regierung nationaler Konzentration sein will. Schon die nächste Zeit bringt Anschluss nach links und rechts, gleichmäßig im Gedanken an die Völkerversöhnung, gleichmäßig im Gedanken an die Linderung des namenlosen Elends, durch welches wir gegangen sind.